Hey und herzlich willkommen hier und hallo bei A, der Kurzfilmkanal. Wie immer suchen wir eine Person, die nicht von uns weiß. Person ist interessant. Und so sind es auch die Hinweise. Wenn ihr Lust habt, uns auch eine Person zu schicken, findet ihr als Kontakt auf das-a.ch. Und nun geht es los mit A, der Kurzfilmkanal. Viel Spaß. Also wenn ihr dieses Intro jetzt nicht mit Kopfhörern gehört habt, dann entgeht euch was, denn das Stereo-Klangbild, das ist einfach zum Ohren auskratzen. Was ist das Äquivalent zum Augen auskratzen bei Ohren? Das Trommelfell durchbohren. Aber echt, ich find das irgendwie, boah, das ist eher positiv so gerade. So hinten links, als wäre irgendwie, würde hinter dir jemand einen Autoscooter vorbeitragen. Also es yeah. Der Philipp wird bald abgeworben von so einem, wie hieß diese berühmten Musikproduzenten der 80er Jahre, so White und so. Keine Ahnung. Dieter Bohlen wird ihm wahrscheinlich den nichts abwerben. Oh Gott. Und das neue Milli Vanilli mit Klaus wird ihn abwerben. Das sind wahrscheinlich noch die wahrscheinlichsten davon, aber ja. Der einzige Deal ist, ich möchte wirklich singen. Ich möchte singen. Ja. Er will singen. Und auch singen aus seiner Kehle möchte Jürgen, denn er hat wieder eine Story für uns, die irgendwie zeitnah erledigt werden muss, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, vor allem habe ich erstmal eine Frage an euch. Erinnert ihr euch noch dunkel an Matthias Dunkel? Nein. Helf mir auf die Sprünge. War das jetzt zu ehrlich? Er hat die Folge zu Bob Marley uns gewidmet. Ja, ja. Und, wir hatten eine Folge zu Bob Marley? Ja. Ja. Nein, jetzt mache ich nur Spaß. Okay, also ist ja, vielleicht erinnert ihr euch dann trotzdem, wenn ihr mal länger drüber nachdenkt. Aber er hat es wieder getan und hat dieses Mal mir 10 Hinweise. Ist es wieder Bob Marley? Es ist, weiß ich nicht, Lösung steht auf Seite 2. Ja. Nein, es ist nicht Bob Marley. Und ich habe die Lösung schon gelesen. Erstens. Ist es Bob Marleys Sohn? Nein. Ist der auch schon tot? Ich glaube, der ist wirklich schon tot, gell? Wirklich? Ja. Okay. Boah, er ist auch noch. Bei meiner Geburt wurde mir der Vorname Temujin gegeben. Unter diesem Namen kennt mich heute wahrscheinlich niemand mehr. Man sagt, dass ich mit einem Blutgerinnsel an der Hand geboren wurde und daher bereits bei der Geburt Blut an meinen Händen hatte. Das ist ein interessantes Bild. Graf Dracula. Nein. Zweitens. Mein Vater wurde vergiftet, als ich gerade erst 10 Jahre alt war. Dies war ein Racheakt, weil er in früheren Jahren meine Mutter einem rivalisierenden Stamm gestohlen und anschließend geheiratet hatte. Gestohlen? Einfach mal mitgenommen. Weggenommen. Die nehme ich mit. Meins. Ja, und so abgeleckt. Gibt's die auch, zweimal? Einen? Was? Nämlich eine fürs Wochenende und eine für die untere Woche. Nein, also ich habe keine Ahnung. Dominik. Drittens. Ich habe meinen Bruder ermordet, weil er nach der Jagd sein Essen nicht mit mir teilen wollte. Kain und Abel. Wer davon? Kain. Muss ich für einen entscheiden? Nein, Abel, nein. Oder? Abel hat den Bruder getötet. Nein. Nicht Kain. Auch nicht. Oder der Kain, der beiden. Oh! Das ist ja noch besser als mein sich dunkel erinnern Witz vom Anfang. Hat er 7 Kinder in einer Nacht gezeugt und über seine Feinde nur gelacht? Nein. Er wurde auch nicht von Wölfen großgezogen. Ah. Mowgli. Ist Mowgli tot? Viertens. Bis heute gibt es kein Bild von mir. Die einzigen Bilder erschienen nach meinem Tod. Nach dem Tod? Nach dem Tod. Okay, ein Reverse-Vampir. Ich meine, die Frage ist, wie lange nach dem Tod? Je nachdem ist es dann auch interessant, wie dann wohl diese Bilder aussehen. Naja, fünftens. Unter meiner Devise, Glück bedeutet, seine Freunde zu vernichten, sie ihres Reichtums zu berauben und auf den weißen Bäuchen ihrer Frauen und Töchter zu schlafen, habe ich das größte Imperium geschaffen, das jemals auf der Erde existierte. Bist du wirklich sicher, dass das, was ich gesagt habe, nicht richtig ist? Was hast du gesagt? Dass er 7 Kinder in einer Nacht gezeugt hat und über seine Feinde nur gelacht hat. Aber das ist doch keine Lösung, Philipp. Sag halt einfach. Ach so, ja, okay. Nee, ich habe dir vorhin gar nicht richtig zugehört, weil ich noch bei Kain und Abel war. Das mag stimmen, Philipp. Okay. Ja, dann sag's halt. Ja, Genghis Khan. Er säugte 7 Kinder in einer Nacht und über seine Feinde hat er nur gelacht. Ich hatte jetzt auch nicht den wirklich den Liedtext vor. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, inneren das, Ohr. Das hatte ich jetzt auch nicht mehr parat, dass das so heißt in dem Song, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das spricht eher für mich als gegen mich. Ja, ob und wie sehr das für dich spricht, darauf komme ich nach Hinweis 10 nochmal zurück. Aber was ist das größte Reich aller Zeiten? Ja. Genghis Khan? Mhm. Ja. Okay, ich hätte jetzt gesagt, dass Alexander der Große oder dergleichen, dass die viel größere Reiche noch gehabt haben. Da gibt es doch auch so diese Sprüche, oder was heißt Sprüche, diese Aussagen, und ich habe keine Ahnung, ob das da was dran sind, dass man vermutet, dass so und so viele Leute, die noch auf der Welt rumrennen, direkt mit Genghis Khan verwandt sind, weil der einfach, ich sag mal, unheimlich aktiv war. Das ist das nicht nur ein Gag, der von Douglas Adams oder einem der Fans in die Welt gesetzt wurde, weil da ja der Vorarbeiter des Bautrupps, die das Haus abreißen von stimmt. Arthur, der ist mit. Hat er nicht was? Ja, der ist mit Genghis Khan verwandt und er hört aus unerfindlichen Gründen hört er so einen Barbarenstamm irgendwie in seinem Kopf anreiten und er kann es überhaupt nicht einordnen. Ja. Stimmt. Sag mir gar nichts. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf habe. Weil es witzig ist. Und ich musste jetzt wirklich, das ist mir sofort eingefallen und ich musste jetzt wirklich lange überlegen, um auf den Namen der Hauptfigur zu kommen. Aber Dent. Du meinst den Prosser, glaube ich, ne? Genau, Prosser. Ja. Es ist noch nicht alles verloren in meinem Kopf. Das ist schön. Also ich bin ja eigentlich an dem Fakt hängen geblieben, dass Glück bedeutet, seine Freunde zu vernichten. Ich habe zweimal nochmal hingeguckt, ob ich nicht Feinde versehentlich falsch gelesen habe. Aber es ist wirklich, seine Freunde zu vernichten, sie ihres Reichtums zu berauben und auf den weißen Bäuchen ihrer Frauen und Töchter zu schlafen. Ja, und ich wollte gerade sagen, und Lösung Nummer 2, die überhaupt möglich wäre an der Stelle, wäre ja Conan der Barbar. Drittens. What's best in life? Sechstens, wollte ich sagen. Zweimal drittens. Ich habe auch den ersten internationalen Postdienst erschaffen, der den Versand in ferne Länder meines Imperiums ermöglichte. Wichtiger Teil dieses Postdienstes waren rund 50.000 Pferde. Forschungen haben ergeben, dass rund 16 Millionen Menschen auf der Erde leben, die meine Gene tragen. Fast 8% der asiatischen Männer stammen so von mir ab. What? Dazu passt auch die Tatsache, dass ich stets der Meinung war, dass die Stärke eines Mannes an der Anzahl seiner Kinder gemessen werden kann. Okay. Niemand weiß, wo ich begraben bin. Nach meiner Beerdigung jagte man tausende Pferde über das Feld, um jegliche Spuren zu meinem Grab zu verwischen. Die Sklaven, die mein Grab schaufelten und die Teilnehmer meiner Beerdigung, wurden im Anschluss daran von 800 Soldaten getötet. Danach wurden auch die Soldaten getötet. Aber das ist doch so dieses Henne-Ei-Problem. Was macht ihr dann mit den Soldaten, die Soldaten getötet haben? Das ist absurd. Das ist wahrscheinlich, wäre das noch viel mehr als 8%, wenn es nicht damals irgendwie ein Jahr lang so weitergegangen wäre. Das ist absurd. Okay, aber das erscheint mir auch ziemlich Urban Myth, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, aber da wird man auf jeden Fall nicht gerne zu einer Beerdigung eingeladen, in diesem Fall. Wo man das Neuntens. Sonst so sehr freut. Neuntens, mein Künstlername bedeutet so viel wie Weltherrscher. Jahrhunderte später gibt es einen Künstler, der ebenfalls meinen Namen trägt, von der Weltherrschaft aber weit entfernt ist. Hä, was ist denn der Spitzname? Genghis. Würde ich sagen, ja. Aber wer trägt den Spitznamen Genghis? Habe ich jetzt auch nicht parat. Keine Ahnung, es wäre viel witziger, wenn jetzt der Spitzname irgendwas... Khan, oder ist es Khan? Ja, wenn man jetzt halt mal vorher noch nachrecherchieren würde, so. Dominik, wir kommen gleich noch darauf. Olli Khan. Zehntens. In der Zeit, in der ich lebte, war der Buchdruck noch Zukunftsmusik. Ob wahr oder Legende, wer weiß das schon. So, ich lese jetzt mal ganz kurz den Begleitbrief, den mir Matthias dazu geschrieben hat, vor. Der ist nämlich sehr nett. Hallo Jürgen, bitte lies dir zunächst diese E-Mail alleine durch, bevor du entscheidest, ob du sie bei der Aufnahme vor der Raterunde, danach oder einfach gar nicht vorliest. Wie ihr jetzt feststellen könnt, ich habe mich für danach entschieden. Mhm. Jetzt kommen so wüste Beschimpfungen oder irgendwelche Erpresssachen oder so gegenüber ihm. Vor längerer Zeit habe ich dem Dominik eine A-Folge vorbereitet. Siehe E-Mail unten vom 12.11.2019. Der Dominik hat mir damals auch eine kurze Standard, in Klammern, Antwort geschrieben. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Vor allem nicht diese Shots Folge fired. In eurem Podcast. Als er dann kürzlich sehr in gut. einer A-Folge offenbarte, dass er keine vorbereiteten Personen mehr auf seinem Schreibtisch liegen hat, in Klammern in Folge 184 oder so, war das Fass voll. Du hast jetzt folgende, Handlungsoption. Erstens. Du liest diese E-Mail im Podcast vor, gibst Dominik eine Chance, indem du ihm Hinweise und Lösungen zuschiebst und er sie vorträgt. Dafür habe ich mich nicht entschieden. Zweitens. Du liest diese E-Mail im Podcast vor und trägst anschließend die Hinweise selbst vor. Dafür habe ich mich auch nicht entschieden. Drittens. Du lässt Dominik zunächst im Dunkeln, haha, Matthias, im Dunkeln, sehr gut, trägst die Hinweise vor und wenn er sich dann damit brüstet, dass er die Lösung weiß, leider hat es Philipp gelöst und nicht Dominik, aber dann kannst du ihm ja öffentlich sagen, woher er sie weiß. Also die, ich habe wirklich, also erstens, aha, sehr witzig. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr gehabt. Jetzt auch, ich habe es auch null mehr auf dem Schirm gehabt, weder die Lösungshinweise noch sonst was. Ich möchte aber kurz erwähnen, dass ich ihm nicht, also tatsächlich ist das überhaupt gar keine Standard-E-Mail gewesen, die ich ihm geantwortet habe, denn ich schrieb am 28. November 2019. Die Antwort rausgesucht. Also es ist von wegen Standard-E-Mail, ich glaube es hackt. Hi Matthias, frühzeitig antworten ist derzeit nicht meine beste Eigenschaft, sorry. Kann man so sagen. Genau, so und da war ich nur 16 Tage hinterher. Klingt super, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank. Hab tatsächlich gerade relativ viele A's bekommen. Wahrscheinlich musst du dich noch ein paar Wochen gedulden, bis es live ist. Die dabei eine famose Zeit, Dominik. Also ich habe nicht Unrecht, es ist ein paar Wochen sind es geworden, ne? Ja. Hier steht noch, ich höre euren Podcast von Beginn an und habe bis auf die Klo-Folge alle eure Folgen gehört. Irgendwie habe ich die nie aufgeholt. Ja, ich habe irgendwie deinen Folge nie vorgelesen. Durch euch bin ich zum Format Podcast gekommen und seid ihr auch dabei geblieben. Zwischenzeitlich habe ich mir auch ein paar Nebenpodcasts suchen müssen, weil ihr mit dem Content nicht hinterhergekommen seid. Seit mein Arbeitsweg mit Corona aber weggefallen ist und damit meine Haupthörzeit, bleibt mir aber nur noch Zeit für einen Podcast, nämlich euren. Macht weiter so. Ich habe hier tatsächlich unterdessen einen Ordner, den Benjamin Remmers vom 28. Mai habe ich immer noch, aber der Benjamin hat ja so viele Folgen eingekriegt, dass der ruhig mal noch ein paar Monate warten kann. Dann habe ich hier von Martin noch eine, der neulich den Oskar Schindler schon gemacht hat, dann Tobias Jacobi hat zwei gemacht und der Chris Seehafer steht noch hier, aber der ist erst am 2. September gekommen, das ist ja kaum zu erwähnen. Du hättest jetzt dieses Forum nutzen können, um dich öffentlich zu entschuldigen und in Wehmut, hätte ich jetzt fast gesagt, dich in Reue zu üben. Ach, weißt du, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass dieses Jahr ich mich für gar nichts entschuldige. Dominik geht eher so den Weg Flucht nach vorne, teilt nochmal kräftig aus und ihr könnt auch so dem Philipp und mir Folgen schicken, ne? Ich muss aber ehrlich sagen, dass die wirklich sehr cool ist, die Folge. Also ich habe es auch sehr genossen. Vielen Dank. Es hat was, ja. Das mit der Auflösung, doch, es ist ein sehr rundes, eine sehr runde Aufnahme geworden. Tatsächlich. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Na dann. Und jetzt? Jetzt gehen wir überlegen, wenn er Sachen schickt. Na, schickt allen was. Du, das Gute ist, ihr müsst die alle dem Philipp schicken. Ganz im Ernst, schickt die alle dem Philipp, weil das ist nämlich so lästig, dass der einfach alles errät, dass man eh keinen Bock hat mehr mitzuraten. Wow. Und in dem Moment, wo du einfach vorliest, kannst du es schon nicht mehr erraten. Das ist mir tatsächlich viel lieber, wenn du es kriegst. Ja. Also macht es auch Spaß vorzulesen, von daher. Also alles zum Philipp für die nächsten Monate. Gut, aber das heißt auch heute, Vorhang auf, müssen wir dann noch eine von mir aufnehmen. Ich gehe jetzt ins Bett, es ist schon 8. Alles klar. Na dann, gute Nacht. Ciao, ciao. Gute Nacht um 8. Gib 8. Schlafsacht. Mit deiner Haarpracht. Mach ich doch immer. Ich bin ein Rapper. Ich will Rapper werden. Was? Du kannst kein Rapper werden, du bist Eichhörnchen, du Arsch. Jetzt selbst du, dass ich aus Holz bin, du Arsch. Was ist das? Kennst du nicht C- und F-Hörnchen? Ach, Mundstuhl. Mundstuhl. Ja. Alles klar, ja. Du kannst kein Rapper werden, du bist ein Eichhörnchen. Na dann. Was, jetzt sowas aber wirklich. Sowas, ne? Sowas wird für immer in meinem Kopf eingebrannt bleiben. Und im Podcast. Aber andere Dinge. So, und wie moderieren wir das jetzt anders ab? Gar nicht. Tschüss. Na dann. Tschüss.